Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr euch eingeschaltet habt und zugeschaltet habt. Wir haben heute den 1. Mai, es ist ein Mittwoch im Jahr 2024. Versuchen wir heute nochmal einen kleinen Blick in die Ukraine und das, was da angelagert ist. Das wurde ja sehr aktuell durch diese 61 Milliarden Dollar Waffenhilfe. Gut, da sind jetzt Rechnungen bezahlt worden, die eigentlich schon aufgelaufen waren. Das sind rote Zahlen beglichen worden. Das ist also nichts Neues, da sind die ganze Zeit Waffen und Munition geflossen in dieses Land und es ist weiter geschossen worden. Und das soll offensichtlich auch weitergehen, weil Zelensky jetzt mit Biden versucht, einen Plan zu machen, der diesen Krieg auf die nächsten 10 Jahre festlegt. Und das soll so, ja, wie soll man sagen, also ein amerikanisches Publikationsmedium hat es genannt Trump-Proofing, also wetterfest gegen Trump machen. Falls der wieder in die Administration kommt, dann, so die Meinung dieser Leute, wollen sie das Gesetz so stricken, dass der nicht da wieder rauskommt aus der Nummer. Das heißt, man legt das fest für schon die nächste und übernächste Legislatur, sodass also irgendwelche Nachfolger der linksgrün versifften Truppe da nicht in der Lage sein würden, so der Wunsch der Feuchte, diesen Krieg da wieder rückgängig zu machen bzw. zu beenden. Das ist das, was sie gerne hätten. Das heißt, man sieht, dass all diese Friedensapostel, auch bei uns Grünen, dass sie eigentlich wirklich nur das neue Braun sind und gar nicht wirklich für Frieden stehen, sondern dass dieses Grün, und ich habe das schon öfters gesagt, für das Grün des Islam steht. Früher war das Rot des Kommunismus, da war der tiefe Staat noch tief verwurzelt in Russland und da waren diese bolschewikischen Restorgane da als Sowjetmacht manifestiert und rot, ja, die Farbe des Blutes und auch nicht sehr friedlich. Naja, und dann hat man keine Devisen mehr gekriegt und umgeschwenkt nach OPEC und das ist hauptsächlich muslimisch, die Farbe des Islam ist grün und ist auch nicht sehr friedlich, wie man jetzt gerade in Hamburg da wieder hat sehen dürfen. Aber zu diesem Unterschied zwischen dem, was man sieht und dem, was man glaubt, da möchte ich gerne im weiteren zweiten Teil kommen. Jetzt erstmal die Ukraine. Ja, es gibt die immer wieder Gerüchte, Attackams und andere Marschflugkörper und Raketen mit größerer Reichweite werden da in die Ukraine geliefert. Der feuchte Traum der westlichen G7-Zwerge hinter den G7-Bergen, voran der Stolperzwerg mit der Nahtod-Erlebnistour. Die möchten gerne, dass man jetzt da in der Ukraine mit Fußtruppen reingeht und natürlich keine NATO-Truppen, sondern nur europäische. Hurra! Damit würde kein Verteidigungsfall eintreten und die Europäer wären geliefert. Das ist ja der feuchte Wunsch von Biden und KKG. Und man sieht, die haben keinen Rückwärtsgang, die wollen immer nur mit dem Kopf durch die Wand. Der alte Plan, der unter Clinton hätte durchgeführt werden sollen mit einem Krieg zwischen Russland und Europa, noch möglicherweise nuklear, da sind sie immer noch dran, das wollen sie immer noch basteln. Und sie wollen die Brücke von Kertsch mal wieder bombardieren. Das heißt, da stellt sich immer mehr raus, dass diejenigen, die das damals geleakt haben mit den Taurus-Marschflugkörpern, dass das eher die Guten sind, weil die haben das publik gemacht und damit verunmöglicht, dass der Olaf diese Dinger da liefern kann. Bisher ziert er sich immer noch erfolgreich. Wie lange, wird man sehen. Olaf ist ja ein Umfaller. Aber die Idee besteht immer noch. Und die wird jetzt, wenn auch nicht mit diesen Taurus-Dingern, vielleicht mit anderen Waffen durchgeführt. Da sind die Storm Shadows und die Attackams und die was weiß ich. Also da haben die Franzosen noch ein paar im Köcher und die Briten noch ein paar im Köcher, deswegen hat Putin auch ein Wort fallen lassen. Die englische Insel kann man innerhalb von 4 Minuten versenken. Ja, das sind alles so Drohungen, die ich nicht glaube, dass sie je wahr werden. Aber dass die G7-Zwerge da noch irgendwas planen, im Mai, und zwar im 1. Mai-Drittel, würde ich sagen, erscheint mir wahrscheinlich, da liegen ein paar Feiertage, da ist erstens mal das orthodoxe Ostern, dann kommt der Inaugurationstag für Putin, also da, wo er in seine neue Legislatur eingeführt wird. Wenn ich nicht mich ganz verhaue, ist das der 7. Und am 9. sind dann die Feiern zum Sieg des sogenannten Vaterländischen Krieges, sprich, das ist die russische Bezeichnung für den Zweiten Weltkrieg. Das heißt, in den ersten 9 bis 10 Tagen wäre natürlich eine empfindliche Störung und auch eine empfindliche Verärgerung Putins möglich durch das Bombardieren der Brücke von Kertsch. Das ist die Krimbrücke. Naja, und jetzt ist die Frage, was wird dann Putin antworten? Mich hat die ganze Zeit schon gewundert, dass er die ganzen Brücken über diesen Fluss Dnieper, der also im Grunde genommen das verkehrstechnische Rückgrat der Ukraine ist, ist ja kein Grenzfluss, der geht ja einmal quer durch, der kommt ja oben bei Kiew rein und geht dann bis ja in der Nachbarschaft von Odessa, dann ist das Mündungsgebiet da, einmal quer durch die Ukraine und ist nicht nur ein Transportweg, sondern das sind auch unterwegs ziemlich viele Aufstauungen gemacht worden, sodass der also auch energietechnisch eine große Rolle spielt. Nun, die energietechnische Bedeutung ist eigentlich durch die Ukraine schon weggenommen worden. Man hat viele Dämme gesprengt und damit die Energiegewinnung durch Wasserkraft schon beseitigt im Grunde genommen. Aber viele Brücken sind noch intakt, vor allem weiter oben im Verlauf dieses Flusses. Und würde tatsächlich die Brücke von Kertsch angegriffen, ob erfolgreich oder nicht, das sei mal noch dahingestellt. Denn die Russen haben einiges gelernt, wie man mit westlichen Marschflugkörpern umgeht. Aber würde da ein Angriff erfolgen, könnte ich mir vorstellen, dass der Putin zwar tönt, England zu versenken, aber das nur ein Ablenkungsmanöver und eine Angstpornonummer ist. In Wirklichkeit geht er aber hin und macht alle Brücken am Dnieper kaputt. Und das ist der Sargnagel für die Ukraine. Denn das würde bedeuten, dass der Dnieper auch als Verkehrsweg ausfällt, in dessen Längs- oder Flussrichtung natürlich die Schiffe fahren und dann die anderen, die Güter von dort dann über Straßen transportiert werden. Und die gehen natürlich quer zum Fluss. Und wenn da jetzt die Brücken weg sind, und dann ist das Land einfach nicht mehr versorgbar. Und vor allem, viele Teile der, oder sagen wir mal immer noch die größten Teile der ukrainischen Armee befinden sich ja auf der linken Dnieper-Seite, auf Gebieten, die zwar zum Donbass gehören, aber immer noch nicht erobert sind. Denn da kämpfen die ja noch. Und würden dann tatsächlich alle die Brücken weggesprengt, sind die nicht mehr versorgbar. Das heißt, die sind ein leichtes Opfer für die Russen. Das bedeutet, dass die keine Munition mehr kriegen, keine Nahrung mehr kriegen, keine ausgetauschten Soldaten mehr kriegen, keine neuen Soldaten mehr kriegen. Sie können nichts mehr auffüllen. Und das heißt, dass innerhalb von Tagen dann die Russen die einfach leicht einnehmen und gefangen nehmen können oder einfach tot machen können. Denn die haben ja nichts mehr zum Schießen. Die haben nichts mehr zum Essen. Die können doch nicht mal wegrennen, weil wo wollen sie denn hin? Und das bedeutet, dass wenn jetzt das Wetter ein bisschen stabiler wird, der Boden fester, die Russen diese Brücken sprengen und dann das Ganze einfach abwäschern. Also damit muss zumindest gerechnet werden. Jetzt hat der Westen mit den G7-Zwergen sich einfallen lassen, russische Geldmittel, die im Bereich von JP Morgan Chase gelagert waren und da ein westlicher Zugriff drauf möglich ist, zunächst mal einzufrieren. Das ist ja schon eine Unverschämtheit. Aber obendrein wollen sie die jetzt beschlagnahmen und als sogenannter Syndicated Credit oder Syndicated Loan an die Ukraine geben. Ja, also die Vorstellung ist, man beschlagnahmt diese Mittel und vergibt die als Kredit an die Ukraine, quasi als Vorgriff auf Reparationszahlungen, die Russland zu leisten haben würde, nach einem Friedensvertrag. Das heißt, sie verrennen sich auch da schon wieder. Sie denken, ein Friedensabkommen, da haben sie noch so viel Hebelkraft und Möglichkeiten, Russland zu einer Art Kapitulation zu zwingen, wo sie dann auch noch Reparationen zahlen. Also das ist die Idee dahinter. Das ist ein Vorgriff auf Reparationen, die Russland ja sowieso zu zahlen haben wird. Und deswegen können wir als westliches Syndikat, sozusagen als Treuhänder-Syndikat, Kredite aus russischen Assets, die bei JP Morgan Chase gelagert waren, an die Ukraine vergeben, hinter vorgehaltener Hand in Klammer, weil wir ja selber keine Knete mehr haben, Klammer zu, und dann tun wir ja eigentlich gar nichts Böses, sondern wir nehmen nur das, was uns sowieso gehört oder der Ukraine sowieso gehört, schon mal vorweg. Das geht alles im Vorgriff. Ja? Das ist das westliche System, ne? Das Schuldensystem. Das ist immer ein Vorgriff auf Sachen, die man nicht hat. Und meint dann später mit irgendwelchen Tricks und Gangstereien wieder zurückzahlen zu können. Beim Orthonormalverbraucher, das heißt der, der auf die Bank geht und einen Kredit für sein Häusle nimmt, wird das durch Eigenleistung und weniger durch schräge Verhaltensweisen, also durch Kriminalität wieder gedeckt. Der muss dann halt schuften, schuften, schuften. Und habt ihr euch mal überlegt, wie dieses Zinssystem überhaupt arbeitet? Wer kann denn Geld verleihen? Ja, nur der, der mehr hat, als er täglich braucht. Nehmen wir mal an, jeder Mensch hätte nur das an Geldmitteln, was er täglich braucht. Dann kann er nichts ansparen, also auch nichts verleihen. Das heißt, verleihen kann nur der, der reicher ist, als er sein muss, um zu überleben. Und das bedeutet, dass der dann Geld verleihen kann gegen Zins. Jo, was ist jetzt der Zins? Der Zins ist, dass mehr Geld zurückkommt, als er verliehen hat. Das heißt, das Geld wird mehr, ohne dass der was schafft. Das heißt, normalerweise wird ein Reichtum dadurch mehr, dass man Pflanzen anbaut, die wachsen müssen und gepflegt werden müssen und gewartet werden müssen. Oder zum Beispiel jemand hat ein Bergwerk und da gräbt er sich durch den Berg und findet da Gold und Silber und Eisen und Kupfer und was nicht und das verkauft er dann. Also der tut da Arbeit rein. Ja. Der nächste hat eine Fabrik, der leistet da Arbeit zusammen mit seiner Belegschaft und macht aus einem alten Klumpen Eisen dann irgendein tolles Auto. Und dadurch entsteht ein Mehrwert und mit dem Aufwand, mit dem Schürfen, mit dem Landbau wird mehr Wert geschaffen und so wird normalerweise Wert vermehrt durch Arbeit, durch Leistung, durch Schürfen. Und der Banker, der tut gar nichts, der verleiht gegen Zinsen und es mehrt sich dann von alleine. Jetzt, wo kommt da der Mehrwert her? Naja, eben dadurch, dass die anderen für den Banker schürfen und Landbau betreiben und Fabrikleistungen, also innovative Leistungen erbringen. Und das ist ein Ausbeutungsprinzip. Ja? Das heißt, jedes Schuldengeldsystem mit Zinseszins ist nichts anderes als eine bequeme Pumpe von Werten, von denen, die schaffen, zu denen, die nichts schaffen. Naja, und dann kommt es noch so, dass der Banker ja Geld verleiht, was er gar nicht hat. Das ist ja ein reines Buchungsgeld. Der geht einfach hin und tippt da Zahlen in den Computer ein. Davon hat er 2% auf der eigenen hohen Kante. Der Rest ist selber wieder nur frei erfunden oder von der Zentralbank geliehen. Und die muss es frei erfinden. Das ist egal, in welcher Schrittfolge das passiert. Und dann werden aber die Zinsen verlangt für alle diese Gelder. Also nicht nur für die 2%, die im Eigenbesitz sind, sondern auch für die 98%, die frei erfunden wurden. Und wo kommen die frei Erfundenen her? Ja gut, die werden jetzt quasi inflationär ins System gebracht, womit die Ersparnisse von anderen Leuten ein Stück weniger wert sind und so werden diese 98% der Kreditsumme generiert. Das heißt, die verleihen Geld, das ihnen gar nicht gehört und verlangen auch Miete dafür. Das ist genauso wie wenn ihr das Nachbarhaus vermietet, ohne dass es euch gehört und dafür die Knete einstreicht. Man sieht daran, wie unrecht das ist. Und die Politik hat nichts anderes zu tun, als die gesetzlichen Grundlagen zu machen, um diesen kriminellen Plan da durchzuführen. Und deswegen müssen die erpressbar sein, damit sie diesem Bankenkartell, dieser Bankenmafia, den Willen auch tun. Und nicht sagen, nö, das wollen wir nicht mehr. Wir sind fürs Volk, die haben uns gewählt. Naja, und diese korrupte Mafia, die will jetzt das Geld der Russen verleihen. Und was macht der Russe? Der hat Folgendes gemacht. Der hat erstmal westliche Firmen einkassiert. Bosch, irgendeine italienische Firma, den Namen habe ich vergessen, kurz nach. Naja, die gehen jetzt einfach hin und sagen, wir nehmen dann westliche Assets, die bei uns im Land sind. Das ist vielen gar nicht so bekannt. Russland ist groß, das hat viel Fläche. Und gute Ingenieure, mit die Besten der Welt. Und da haben viele westliche Firmen ihre Fabriken hingestellt. Und haben dort innovative Sachen entwickeln lassen von den russischen Ingenieuren und dann von russischen Handwerkern, das sind ja auch gute, dann umsetzen lassen. Und die waren billiger als im Westen. Das ist so, man hat es Outsourcing genannt und hat das immer weiter nach Osten verlagert. Und das hat dazu geführt, dass viele westliche Firmen ganz namhafte Anteile ihrer Entwicklungs- und Produktionsabteilungen in Russland haben. Ja, die können sie ja nicht mitgenommen haben jetzt. Ne? Die haben sie sanktioniert und stillgelegt und jetzt sagt der Russe, aha, gut, schön, benutzen wir jetzt mal selber. Denn die haben ja immer noch ihre Ingenieure und immer noch ihre Arbeiter und die wissen ja, wie es geht. Und jetzt kommen plötzlich chinesische Firmen und sagen, ja, Autos bauen können wir auch. Also nehmen wir mal das Mercedes-Werk bei Moskau und bauen da jetzt chinesische Autos. Da wird dann einfach das Sternchen weggelassen und irgendein anderes Emblem drauf gemacht. Innen drin ist das Gleiche, aber man kann es ja auch so machen. Und so wird es jetzt mit Bosch gehen und mit anderen Firmen. Und das sind europäische Firmen. Man sagt den europäischen Handlangern, der Amerikaner oder der Israel oder U-Israel-Truppe da, den Zionisten in Washington DC, man sagt den westeuropäischen Handlangern und Steigbügelhaltern, passt mal auf, Leute, wenn ihr da mitmacht, schlagen wir erstmal euch die Finger ab. Und jetzt sitzen diese Leute zwischen Stamm und Borke. Ja, von Amerika kriegen sie über den CFR, also Council of Foreign Relations, befohlen, sie sollen ihre eigenen Truppen in die Ukraine schicken, damit, wenn es zu einem Brand kommt und ein Krieg dann zwischen Europa und Russland entsteht und die NATO gar nicht involviert ist und die Amerikaner sich raushalten können. Das ist so ein toller Plan, ja. Aber jetzt gehen die Russen hin und schlagen den Europäern die Finger ab und sagen, pass mal auf, wir wissen ja, was ihr da vorhabt. Und wenn die Amerikaner euch die Befehle geben und ihr das umsetzt, na ja gut, dann nehmen wir euch eure Spielsachen weg. Und das ist eine Renommierfirma, ne? Also Bosch ist ja nicht gerade irgendeine kleine Nummer. Das geht weltweit durch den Blätterwald. Und weltweit erreicht sowas große Aufmerksamkeit. Wenn ihr natürlich nur deutsche Medien anguckt, da wird das kaum berichtet. Die schweigen ja furchtbar, ne? Also schweigen im Walde. Schweigen der Waldfee. Auf jeden Fall, die Sache ist so, dass in Deutschland erfährt man ja nichts. Das heißt, wer nur Deutsch kann, da ist ziemlich arm dran. Gut, es gibt auch noch Publikationsmedien in Nachbarländern, die Deutsch können, aber das sind nicht so viele und die sind meistens auch ziemlich tief staatgebunden. Aber guckt euch mal, wer Englisch kann, zumindest mal international die Medien an. Da wird viel über Deutschland geredet und das ist nicht sehr positiv. Ja, die Deutschen werden so langsam zum Treppenwitz aller Nationen dieser Welt. Und wenn jetzt die Russen auch noch hingehen, namhafte deutsche Firmen wegnehmen und dann plötzlich die aber weiter produzieren und zwar gute Sachen, ja, was sagt das über die Deutschen? Man braucht euch nicht. Man nimmt die Firmen, die habt ihr eh schon in Ausländer gestellt, dann nimmt man die dortigen Ingenieure und die dortigen Arbeiter und macht einfach weiter. Euch braucht man nicht. Und dann wird es natürlich auch irgendwann dunkel in den deutschen Bosch-Teilen dieses Konzerns. Weil die kriegen ja keine Aufträge mehr. Das können ja jetzt die Russen abwickeln, die Chinesen abwickeln mit Bosch eigenen Sachen. Nur mal so ins Unreine gedacht. Und dann ist Putin auch noch hingegangen und hat gesagt, ja, also innerhalb von BRICS soll man auch Handel treiben können mit Kryptowährungen. So, und jetzt können die natürlich den Dollar ganz außen vor lassen und können mit Bitcoin bezahlen oder mit irgendwas anderem. Das ist eine bilaterale Frage der Einigung. Wenn ich also in Land A bin und in Land B stellt irgendwas her, was ich gerne hätte, dann kann ich mit denen verhandeln und kann sagen, okay, wir zahlen das jetzt in Bitcoin und nicht in irgendeiner Wellblechwährung, die vielleicht inflationär ist, die aber lokal ist, sondern man macht es in Bitcoin oder man macht es in Gold, aber eben nicht mehr in Dollar. Und das bricht jetzt dem Dollar und dran hängt dem Euro das Knick. Das heißt, die Sache beschleunigt sich. Das ist eigentlich das, was ich dabei rüberbringen will. Und entsprechend hat der Herr von Trumpenstein ja auch in den letzten Tagen ziemlich viele Sachen rausgehauen und viel von den Anons und viel von den Q-Sachen da geredet. Mal sehen, was da draus wird. Also der denkt natürlich auch, dass es jetzt Anfang Mai da zu einer Verschärfung kommt, weil da liegen zu viele Feiertage in Russland und anderen orthodoxen Ländern, naja. Ja, und man sieht auch, dass die G7-Zwerge rund um Russland zündeln wollen. Da gibt es ja so NGO-Staaten, die noch keine Fahrergesetze haben. Das sind hauptsächlich Georgien und Armenien. Die haben sich darauf eingelassen, aber auch Moldawien ist sowas. Und überall sind halt entweder eine große Nähe zu Russland oder eine traditionelle Nähe zu Russland und in manchen Fällen auch sehr viele Russen im Land. Also das ist in Moldawien, vor allem in Transnistrien und Gagausien der Fall. Das ist also jetzt kein Scherzwort. Gagausien gibt's wirklich. Und in Georgien auch. Und da versucht man jetzt also über NGOs mal wieder irgendwelchen Unmut anzustiften. Ja, NGOs ist nichts anderes als eine Möglichkeit, so einen Staat zu unterwandern. Das sind Soros finanzierte private Organisationen, die also zumindest mal scheinbar privat daher kommen, gute Gehälter zahlen und dann kann man also viele Leute da im Grunde genommen bestechen, reinzugehen durch diese gute Bezahlung. Und die platziert man dann später in entsprechenden Ministerien und anderen staatlichen Organisationen. Und so wird so ein Staat unterwandert. Das geht über die Zeit. Und dann kommt irgendwann die Farbenrevolution. Und FARA-Gesetze, das heißt Foreign Agent Registration Act, das ist also ein Gesetz, das ausländische Agenten, nämlich solche in diesen NGOs, dazu verpflichtet, sich zu melden und ihre Finanzhintergründe offenzulegen. Wo kriegen die ihr Geld her? Und damit kann man natürlich diesen NGOs entgegenwirken. Weil man dann sagt, nein, alles was an der Open Society Foundation hängt, das wollen wir hier im Land nicht haben. Das ist Soros, das ist kriminell. Das hat ja Putin seinerzeit auch gemacht. Und dann kam der Herr Schönenbohm vom irgendwelchen öffentlich-rechtlichen Fernsehen und hat versucht, dem Putin mal beizubringen, wie Demokratie geht. Und er hat so eine Ohrfeige gekriegt, dass der kleine Björn, glaube ich Björn heißt er, das war also sehenswert, wenn ihr das Video auf YouTube mal noch findet, das ist ein Lacher. So, aber jetzt wollte ich mal hier einen Schnitt machen und noch einen Sachverhalt ansprechen, der eigentlich in dieser ganzen C-Krise und all dem, was danach kam, auch evident wird. Also es gibt zwei Dinge, die man sehen kann. Ja, und da gibt es Unterschiede. Wir haben ja in der C-Krise gesehen, ja, das haben wir gesehen, wie leicht man gefoppt wird. Durch gefälschte Zahlen, durch gefälschte Statistiken, durch gefälschte Bilder, durch Leute, die sich offensichtlich haben impfen lassen, aber dann hat die Nadel im rechten Arm und das Pflaster nachher auf dem linken Arm gepappt. Also da hat irgend vieles nicht gepasst und wenn man genau hingeguckt hat, dann hat man das auch gemerkt. Aber das ist so eine Sache mit dem Sehen und dem Sehen. Und da möchte ich nochmal hin. Wir haben also viele Fakes gesehen. Und wir sehen ja auch jetzt in diesen ganzen Kriegen da im Nahen Osten, in der Ukraine und bla, viele Bilder, da platzen Bomben, da gehen Häuser kaputt, da wird furchtbar und so weiter. Und das ist, man schläft nachts nicht, wenn man sich diese Bilder anguckt. Mein Rat, guckt sie nicht an. Ja, das ist eh CGI. Die Sachen sind meistens computergeneriert und haben nie stattgefunden. Zumindest nicht in der Form, wie wir sie sehen. Aber der Mensch ist ein visuelles Wesen. Und die Bibel enthält schon einen kleinen Hinweis, nämlich der Herrgott sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Der sagt nicht, wer Augen hat zu sehen, der gucke. Und das ist genau der Unterschied. Das Ohr ist ein anderes Wahrnehmungsorgan als das visuelle Wahrnehmungsorgan Auge. Denn alles das, was wir meinen zu sehen, das glauben wir sofort. Das Ohr aber, wenn man die Augen mal zumacht und nur zuhört, dann muss das Ohr erstmal diese ganzen Sachen ins Gehirn bringen und das Gehirn muss es analysieren und in Bilder umsetzen. Und bei diesem Prozess wird schon eine Verarbeitung gemacht, während das Auge das nicht macht. Die Bilder gehen direkt rein und da kann man so richtig angeschmiert werden. Man geht ja sogar ins Varieté und guckt dem Zauberkünstler zu, was er da alles macht. Und da sieht man ja, dass das alles Schmu ist. Und das ist ja die Faszination von dem Varieté. Da geht man ja deswegen hin, um im Grunde genommen den Kitzel, den Nervenreiz, das Amüsement daraus zu ziehen, dass man verarscht wird. Dass der einem was vorführt, ne? Und man eben nur das sieht, was man sehen soll, aber nicht das, was er wirklich macht. Und deswegen kommt das einem dann vor, als hätte der gezaubert. Deswegen hat er auch immer so ein nacktes Mädchen mit auf der Bühne. Ne? Wenn die mit dem Po wackelt und alle dorthin stieren, dann macht er was mit der linken Hand. Und dann guckt man lieber auf die linke Hand als auf den Po. Und so war das auch in der Corinna-Krise. Ja, diese Corinna, da sind die falschen Leute gestorben. Habt ihr das gemerkt? Ja, da kamen am Anfang die vom, was weiß ich, RKI und die haben im Fernsehen rauf und runter erzählt, wie viele da tot sind. Ja, und ich habe immer darauf gewartet, dass die Flachbettlaster aus den Bahnhöfen kommen, wo die Brücken und die Obdachlosen unten drunter liegen, oder aus den Parks, wo die Obdachlosen auf den Bänken schlafen. Ja, wer sind denn die vulnerabelste Gruppe im Land? Die Obdachlosen. Die haben schon seit Jahrzehnten keinen Arzt gesehen, saufen sich die Hucke voll, sind krank wie sonst was, haben noch nicht mal ein Dach über dem Kopf, haben keine Versorgung an Nahrungsergänzungsmitteln. Die können froh sein, wenn sie genug Nahrung kriegen. Und wenn sie jetzt so eine Pandemie da kommt, sind die die Ersten, die sterben. Und wenn nicht die sterben, sondern plötzlich diejenigen, die im Krankenhaus liegen oder im Altenheim wohnen, wo eine rundum 24/7, also 24/7, rundum ärztliche Versorgung ist, das heißt, der Arzt immer da ist oder zumindest in Rufbereitschaft, dann ist da was faul. Wenn nur dort gestorben wird, wo die Ärzte sind, dann würde ich erstmal sagen, sind die Ärzte das Problem. In den privaten Häusern ist ja auch kaum einer gestorben. Ne? Es sei denn, er ist zum Arzt gegangen und der hat ihn wieder heimgeschickt. Dann ist er zu Hause gestorben, ja klar. Aber dann ist es auch der Arzt. Und bei den Pennern ist überhaupt keiner gestorben. Erst als die Spritzen kamen, dann ging's los. Aber vorher hat diese Pandemie keinen, auch nur im leisesten, beeindruckt. Und jetzt merkt ihr, ihr habt da was gesehen im Fernsehen, waren furchtbare Zahlen. Und in Wirklichkeit hat es die Falschen getroffen. Und wer von euch kann denn sagen, dass es tatsächlich in Gaza so viele Bomben gibt und dass diese Zahlen von Toten stimmen? Keiner kann das. Keiner. Und auch der Ronsheimer oder was, der da immer aus der Ukraine was berichtet, ohne dort zu sein. Ja, was will denn der uns erzählen? Der steht vor einer grünen Wand. Der projiziert irgendein Fake-Bild da drauf. Das kann aus irgendeinem Krieg sein. Wir können doch nicht sehen, ob das ein Krieg in Libanon, in Syrien, in Libyen oder im Irak ist. Die Gebäude kennt doch keiner. Die Landschaft kennt doch keiner. Der projiziert da irgendwas auf die Wand und stellt sich davor mit dem Stürzhelm auf den Kopf. Und dann hinten dran sind die Knallgeräusche, wenn es bumst. Ja? Und dann zieht er halt den Kopf ein an der richtigen Stelle und tut so, als ob er im Krieg wäre. Wir leben in einer Hollywood-Gesellschaft. Merkt ihr das? Also je länger man diese ganze Geschichte da anschaut, umso mehr wird dem zumindest denkenden Wesen klar. Ich weiß eigentlich nur noch eins, nämlich dass ich nichts weiß. Denn all die ganzen Nachrichten, die da kursieren, worauf gründen die sich? Die gründen sich auf Gesehenem. Ja, aber wo gesehen? Alles, was ich nicht wirklich selbst mit den eigenen Augen vor Ort in der realen Welt gesehen habe, sondern über irgendwelche Medien in Form von Videos, in Form von Fernsehbildern, also virtuell gesehen habe. Das kann ich nicht verifizieren. Virtuelle Bilder sind keine Bilder. Nur das, was ich mit den eigenen Augen vor Ort, mit dem eigenen Körper, an der, was auch immer Stelle stehend, beobachtet habe, das kann wahr sein, muss nicht auch wahr sein. Auch da kann man irgendwelche Fakes machen. Es hat ja schon Leute gegeben, die haben den Fakir gesehen, der an einem Strick, der senkrecht hoch steht, hochgeklettert ist, ohne dass der oben festgemacht war. Also auch da ist irgendein Trick. Aber zumindest ist einmal die Wahrscheinlichkeit, dass ich ausgetrickst werde, viel geringer, wenn ich selbst vor Ort etwas Reales miterlebe und dann bezeuge. Da ist die Chance höher, dass ich die Wahrheit sehe, als wenn ich irgendwo ein Video sehe. Und deswegen hört ihr mich ja auch immer, dass ich sage, pass auf, das, was ich jetzt sage, ist wahrscheinlich. Das ist spekuliert. Und worauf gründen sich meine Spekulationen? Ja, nun, die gründen sich auf Aussagen von Leuten, die eine gewisse Vertrauenswürdigkeit haben. Und die Vertrauenswürdigkeit von einem Herrn Putin oder einem Herrn Trump ist natürlich im positiven Sinne gegeben, weil die haben mich noch nie belogen. All das, was sie gesagt haben, ist immer eingetreten. Und dann gibt es natürlich auch die Vertrauenswürdigkeit von Leuten wie Olaf Scholz oder dieses Makrönchen da aus dem Nachbarland. Die ist negativ. Die haben immer gelogen und die werden immer lügen. Und da wird man nie eine Wahrheit hören. Das heißt, wenn der sagt, niemals schicken wir Taurus, na gut, dann wissen wir irgendwann schon. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und niemals gehen wir mit Fußtruppen in die Ukraine. Na ja gut, dann kann man die Uhr danach stellen, wann das doch sein wird. Also die haben auch eine gewisse Aussagekraft aufgrund ihrer mangelnden Ehrlichkeit. Die ist nämlich systemisch und die können die Wahrheit nicht sagen. Und die können auch, und das ist jetzt etwas, wo ich euch mal auf eine Spur setze, zu beobachten, die können keinen Rückwärtsgang einlegen. Die müssen nach vorne. Ihr oberster Dienstherr, der Teufel, sagt ihnen das. Es gibt kein Zurück. Und deswegen formulieren die auch immer sogenannte rote Linien, über die sie angeblich ja nie, nein, niemals drüber wollen. Keiner will eine Mauer bauen. Und dann doch drüber gehen. Weil rückwärts können die nicht. Und das ist bei allen Leuten, ich sage nicht Menschen, sondern Leuten, die vom Teufel gesteuert sind. Eines, das kann man immer beobachten. Ein anständiger Mensch, ja, wenn der merkt, er hat sich verrannt, er hat irgendwas Unrechtes getan, dann will er da raus und dann entschuldigt er sich und dann zahlt er vielleicht auch Wiedergutmachung, soweit das geht. Und dem tut es leid. Ja, der ist empathisch. Der weiß, er hat Schaden angerichtet. Das ist ihm wirklich schlimm. Man hat das ja jetzt beobachtet, einem Herrn Klappauter, ich glaube, ihr wisst schon, wen ich meine, fällt das gar nicht ein. Der geht einfach hin und sagt, ja, tut mir leid, aber ich war ja gar nicht im Amt und außerdem so ein bisschen sterben ist ja auch nicht so schlimm, wir haben ja so viele gerettet. Empathiefaktor 0, Verlogenheitsfaktor 100%, also schon im roten Bereich. Aber das könnt ihr auch an anderen Orten sehen. Ja? Also es gibt zum Beispiel so eine, auch unter den Muslimengruppierungen, die sagen, wenn irgendein Stück Land irgendwann mal islamisch war, dann muss das bis in alle Ewigkeit auch bleiben. Und die kommen dann hierher, weil sie meinen, dass irgendwie ihnen das alles gehört und wollen da den Islam machen und dann auch nie wieder zurück. Die können auch nicht umkehren. Und das ist immer ein Zeichen für diese falsche Steuerung. Das merkt ihr auch im persönlichen Umgang mit Leuten. Da gibt es auch Leute, die, wenn die irgendwas, ja, ich habe da zum Beispiel jetzt irgendwo in der Nachbarschaft, da hat einer was gestohlen. Was hat er gemacht? Er hat den Bestohlenen, den er selber bestohlen hat, dann als Dieb hingestellt. Also frech wie Kacke. Und das ist natürlich genau dieses, ja, das ist von unten gesteuert. Die können nicht zurück, die können nicht sagen, oh, ich habe einen Fehler gemacht. Ich ersetze ihnen das, was weiß ich nicht, was ich da gestohlen habe. Also es ging da nicht um unersetzbare Werte. Aber denk mal ein bisschen darüber nach. Ja, und diese beiden Phänomene hängen natürlich zusammen. Weil die, die keinen Rückwärtsgang kennen, die werden euch immer mit falschen Bildern falsche Dinge erzählen. Und das wird immer dazu führen, dass ihr etwas tun müsst. Das ist wie bei den Bankern. Die wollen reich werden, ohne zu schaffen. Also geben sie euch einen Kredit und dann lassen sie euch die Wertschöpfung erbringen und nehmen sie euch wieder weg. Und mit falschen Darstellungen und falschen Bildern generieren sie den Eindruck, als ob das die Wahrheit wäre, damit ihr das auch glaubt. Und da geht's immer um den Glauben. Der Mensch ist ein Wesen, das glaubt. Ohne Glauben kann er gar nicht leben. Und deswegen wird er belogen. Und deswegen wird ihm visuell was Falsches vorgemacht. Und ich glaube, dass diese C-Krise das ans Tageslicht gerückt hat. Ihr glaubt Sachen, die es gar nicht gibt. Ihr lasst euch von falschen Bildern so verführen, dass ihr euch sogar bereit seid, die Kante zu geben. Das ist das, was die eigentliche Lehre aus dieser C-Krise ist. So, jetzt mache ich Schluss, schon spät. Also, macht's gut, fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal. Ciao.